blinden Fußball-Bundesliga-Saison 2015. Der erste Spieltag hier in Chemnitz. Es stehen sich gegenüber die Spielgemeinschaft Braunschweig-Berlin und die Mannschaft aus Würzburg. Und das Spiel läuft schon. Edis Veljković hat gerade den Ball, aber Sebastian Schäfer fängt ihn in der eigenen Hälfte ab. Versucht jetzt mit dem Dribbling nach vorne zu kommen. Geht erstmal über die linke Seite, über die Mittellinie. Hat aber zwei Gegenspieler vor sich. Lars Stetten hat er ausgetanzt und Toni Hockscher hat aufgepasst, bringt den Ball erstmal wieder aus der Gefahrenzone raus. Edis übernimmt den Ball links an der Mittellinie, ist jetzt an der Bande, bedrängt von einem Gegenspieler, tanzt den aber schön aus, versucht er über den linken Flügel reinzukommen, aber da hat dann Bayram Güngör aufgepasst. Sebastian Schäfer benimmt jetzt den Ball an der Mittellinie, startet das Dribbling, kommt an Lars Stetten auch vorbei, ist jetzt im 5-Meter-Raum, aber da ist dann Moritz Klotz, der den Ball abfängt, wirft den Ball wieder schnell ab auf die rechte Seite zu Lars Stetten. Der nimmt den Ball jetzt an der gegnerischen Broken Line an, ist da im Angriffsdrittel, aber kommt da nicht an seinem Gegenspieler vorbei, der das da gut macht. Der Ball rollt dann noch in den 5-Meter-Raum, aber keine Gefahr für Bergmann. Der wirft ab auf die linke Seite. Sebastian Schäfer hat den Ball im Angriffsdrittel, könnte nach flach nach innen spielen. Da steht Hofmann alleine. Aber Schäfer wird da von Lars Stetten gut bearbeitet. Löst sich jetzt nochmal von der Bande. Spielt Hofmann den Ball in die Füße, aber zu stark. Er prallt auf die andere Seite an die Bande. Da ist Veljković, übernimmt den Ball. Startet jetzt den Konter über die linke Seite. Schießt dann aber von der Mittellinie und Bergmann fängt den Ball ab. Bergmann wirft ab auf die rechte Seite zu Sebastian Hofmann. Der war in der Mittellinie, rechte Seite. Spielt da so ein bisschen mit der Bande gegen Edis Veljković. Versucht den Körper zwischen Ball und Gegner zu bringen, verliert aber den Ball gegen Veljković, startet jetzt den Konter nach vorne, schießt dann wieder aus einer großen Distanz, 12, 13, 14 Meter halb, linke Position, am Ende kein Problem für Bergmann, der wirft den Ball ab und dieser Abwurf geht direkt über die gegnerische Grundlinie ins Tor aus, Abwurf vom Torhüter der Braunschweig-Berliner. Das geht jetzt über die linke Seite, wieder versucht sich da Edis Veljković durchzusetzen, aber da stellt sich Jens Pleier ihm in den Weg und stoppt sozusagen, behindert ihn in seinem Laufweg sozusagen und Bert Bergmann hat am Ende den Ball, wirft ihn jetzt ab auf die linke Seite zu Sebastian Schäfer. Wieder könnte der Querpass folgen zu Hofmann, aber da setzt sich Schäfer dann allein. Das hat jetzt die Möglichkeit, halbrechte Position vor dem Tor. Aber dann trifft er den Ball nicht und der Ball geht über die Grundlinie zum Abwurf für Braunschweig-Berlin. Jetzt gibt es allerdings Schiedsrichterball. Ja, ich glaube, Toni Hockscher muss da behandelt werden, hat da was abgekriegt. Und wird da einmal mit dem Taschentuch behandelt, hat da wohl was, weiß ich nicht, auf die Nase gekriegt oder auf die Zähne. Die Zähne sind ja schon so seine Achillesferse quasi. Wurde da schon mehrfach behandelt, hat mehrfach schon auf die Zähne gekriegt beim blinden Fußball. Umso respektabler, dass er trotzdem weitermacht. Und auch hier geht es jetzt weiter, hat da einmal mit dem Taschentuch da das Blut weggewischt, stellt sich wieder ins Mittelfeld, beziehungsweise ins Mittelfeld. Die Braunschweig-Berliner spielen mit einem Y mit Stetten auf der Verteidigerposition, Hockscher Mittelfeld und Finn Smith und Edis Veljković im Sturm. Der Abwurf rollt jetzt einmal komplett durch und jetzt wieder der Abwurf der Würzburger an die Mittellinie, rechte Seite. Güngör ist das da, spielt den Diagonalpass zu Schäfer, der löst sich da von Finn Smith. Macht das schön, dreht sich jetzt nochmal nach innen, ist jetzt am 6-Meter-Raum, aber Stetten hat da gut aufgepasst, stellt seinen Körper dazwischen. Jetzt stören sich da Hockscher und Stetten in der Verteidigung, sodass Schäfer immer noch den Ball hat, links an der Bande. Und gut geklärt von Hockscher erstmal. Das Ganze verlagert sich jetzt schon wieder Richtung Mittellinie. Und dann ist es Finn Smith, der den Ball übernimmt, aber dann keine Kontrolle erstmal über den Ball kriegt, sodass Güngör den Ball klären kann. Schäfer jetzt wieder vorne, geht den Ball hinterher gegen Hockscher. Hockscher hat den Ball aber genau in die Füße gekriegt und spielt den Ball jetzt diagonal auf die linke Seite. Edis Veljković an der Mittellinie hört den Ball, nimmt ihn jetzt auch an, löst sich von der Bande, dribbelt jetzt zentral Richtung Broken Line, hat aber Güngör vor sich, kann sich da nicht behaupten und die Würzburger wieder im Gegenzug mit dem Ball schön gestört von Veljkovic, der da den Ball vom Fuß nimmt und jetzt über die rechte Seite kommt und viel zu früh schießt. 12 Meter war das, halbrechte Position und der Ball rollt ganz hinten bis zu den Parkplätzen kann ich nicht sagen, denn ich musste noch ungefähr einen Kilometer weiter wegparken, als der Platz aufgehört hat. Da gibt es hier wohl ganz genaue Regularien in Chemnitz, wo welches Auto zu stehen hat. Und ich wurde vorhin etwas unwirsch angefahren, dass ich doch bitte woanders zu parken hätte. Abwurf wieder, Hofmann zentral an der Mittellinie, kann den Ball erstmal nicht richtig kontrolliert zuspielen. Kullert den Ball jetzt eher zu Sebastian Schäfer, aber das Finn Smith passt auf. Aber Schäfer löst sich, ist im 6-Meter-Raum, schießt den Ball, aber an Klotz vorbei, aber auch ganz knapp flach rechts am Tor vorbei. Also es gibt, die Braunschweig-Berliner setzen das Spiel mit einem Abwurf fort. Auffällig bei den Würzburgern, dass nicht nur Sebastian Schäfer in der Offensive zu finden ist, sondern auch Sebastian Hofmann, also zwei Offensivkräfte bei den Würzburgern. Das ist neu, das haben wir so in den letzten Jahren auch noch nicht gesehen. Aber jetzt kommen erstmal wieder die Braunschweig-Berliner mit Finn Smith über die rechte Seite. Da gibt es Freistoß von der halbrechten Position für die Braunschweig-Berliner. Das ist eine interessante Position. Etwa 8 bis 10 Meter vor dem gegnerischen Tor, sagen wir eher 8 Meter halbrechte Position. Und Finn Smith und Edis Veljkovic stehen da jetzt am Freistoßpunkt, werden. Finn Smith wird vorlegen, Veljkovic wird dann möglicherweise ein Stück dribbeln und dann abschließen. Schauen wir mal, Freistoß jetzt. Da ist Veljkovic, der versucht direkt zu schießen, aber in die Mauer nochmal vielleicht. Veljkovic bedrängt von Sebastian Schäfer. Sebastian Schäfer hat den Ball abgenommen. Sebastian Hofmann kommt mit. Schäfer versucht alleine dagegen. Hoxer setzt sich da zunächst durch, aber bleibt dann am Ende an Lars Stetten hängen. Der klärt jetzt die Situation. Der Rasen, übrigens hier der Kunstrasen, noch feucht. Es hat geregnet, deswegen bleibt der Ball immer mal stecken zwischendurch. Aber jetzt hat Finn Smith den Ball. Kurz in der Mittellinie, zentrale Position. Gibt ihn auf die linke Seite, da ist Edis Veljkovic mit dem Rücken zum Tor gegen Hofmann. Muss ja erstmal durchsetzen, tritt auf den Ball, versucht dann außen vorbeizugehen an Hofmann. Aber Hofmann klärt zunächst erstmal die Situation, Querpass in der eigenen Hälfte. Das ist gefährlich möglicherweise. Da ist Jens Pleier kurz vor der eigenen Grundlinie gegen Finn Smith, muss jetzt aufpassen. Finn Smith hat den Ball erobert, versucht dann zu schießen aus spitzen Winkel, aber bleibt zunächst an Güngör hängen. Der versucht die Situation zu klären, aber findet den Ball nicht, deswegen muss der Schiedsrichter ihn akustisieren. Jetzt haben die Würzburger den Ball zunächst erstmal geklärt, gehen dann über die linke Seite nach vorne, über die eigene Broken Line, aber bedrängt von Finn Smith, der immer wieder versucht zu stochern und sich den Ball zu erobern. Jetzt hat Edis Veljkovic den Ball sich erobert auf der halbrechten Position. Diesmal gegen Schäfer im Zweikampf mit dem Rücken zum Tor jetzt. Schäfer versucht da, sich den Ball zu erobern, schafft das dann auch. Geht jetzt über die Mittellinie, hat zwei Mann vor sich. Geht links an Hoxer vorbei und an Lars Stetten, aber dann wird der Winkel zu spitz und dann legt er sich den Ball zu weit vor, dass er ihn nicht mehr vor der Grundlinie bekommen kann. Abwurf. Moritz Klotz kriegt da den Ball von einem Zuschauer zugespielt. Geht wieder zurück in seinen 2-Meter-Raum, wirft den Ball ab. Der titscht vor der Mittellinie auf, rollt dann durch, aber da ist es wieder Hofmann, der aufgepasst hat. Überlässt Schäfer den Ball, der kommt über die linke Seite wieder, versucht sich da an Hoxer vorbeizusetzen, aber Hoxer war mit dem Fuß als letztes dran, rutscht jetzt auf den Ball aus. Unglückliche Aktion da und es gibt die Ecke. Hat da genau auf den Ball getreten und dann rollte der Ball ins Tor aus. Ecke von der linken Seite, Sebastian Schäfer und Hofmann sind das da. Hofmann wird Schäfer den Ball überlassen, die sogenannte Zwei-Mann-Ecke. Zwei Mann stehen gestaffelt im Strafraum, einer am 8-Meter-Punkt. Jetzt Schäfer, der sich da mit einem Haken durchsetzt, schießt den Ball aus spitzer Position, aber zu schwach. Klotz kann den Ball aufnehmen, wirft schnell ab auf Veljkovic an die Broken Line. Der bleibt dann aber an Pleier hängen. Und es gibt die Ecke, weil Pleier da den Ball als letztes berührt hat. Ecke von der linken Seite für die Braunschweiger. Veljkovic geht dahin und Finn Smith. Toni geht in die Mitte. Toni Hoxha da am 6-Meter-Punkt. Alle vier Würzburger warten im Strafraum und der Torhüter. Edis Veljkovic versucht da nach innen zu dribbeln, ist aber erstmal noch links an der Bande. Schon wieder im Mittelfeld, Diagonalpass, kann Hoxha nicht erreichen, rollte an ihm vorbei. Ist jetzt im Angriffsdrittel, aber nur Würzburg im Ballbesitz. Schäfer ist das da, der sich aus der eigenen Abwehr den Ball holt, dribbelt jetzt über die Mittellinie, über halb rechts, ist jetzt im Angriffsdrittel, bleibt da aber an Stettenhennen. Schussversuch trotzdem, nachgesetzt von Schäfer, aber guten Meter rechts, halb hoch am Tor vorbei. Ah, das war ein Schluck Kaffee. So, Abwurf von Moritz Klotz, der kriegt jetzt den Ball da wieder zugespielt und wirft jetzt den Ball ins Feld. Rechte Position, Finn Smith an der Mittellinie. Geht jetzt über die gegnerische Broken Line, aber dann Abstoß, schafft er sich den Ball zu kontrollieren. Der Ball geht über die Grundlinie. Bernd Bergmann wirft ihn ab auf Schäfer. Der zentrale Position. Lars Schetten versucht da zu klären, aber schafft es dann nicht und trifft den Ball nicht richtig. Und am Ende gibt es deswegen Eckstoß. Da rollt der Ball über die eigene Grundlinie. Eckstoß für die Würzburger. Aber ich war der Meinung, dass Schäfer da als letztes am Ball war und es eigentlich hätte Abschluss geben müssen. Aber war vielleicht von den Schiedsrichtern nicht so zu sehen, weil da auch beide sehr dicht beieinander waren. Ecke jetzt ausgeführt. Schäfer schlägt nochmal den Haken, ist noch an der Bande, schießt dann aus spitzen Winkel. Prallt von Moritz Klotz ab, der kann den Ball nicht festhalten, der liegt aber im Strafraum, da darf Moritz Klotz nicht hin, der darf seinen 2-Meter-Raum nicht verlassen. Jetzt Lars Finn Smith, der den Ball trägt und nach links raus spielt, aber zu kurz. Veljkovic übernimmt ihn trotzdem, hat ihn da vor Hofmann bekommen, steht jetzt in der eigenen Hälfte und spielt ihn einfach mal links über die Bande raus, hat er gar keine Orientierung gerade gehabt, wollte ihn wahrscheinlich nach vorne spielen. Hat ihn aber übers Technikzelt gespielt, also im 90-Grad-Winkel zum Tor. Und es gibt einen Schuss für die Würzburger. Hofmann ist da mit Schäfer, die das da wohl zu zweit auch machen werden. Ball freigeben und Schäfer dribbelt jetzt wieder nach vorne, ist an Hockscher vorbei, nur noch Stetten vor sich, schießt dann den Ball an Stetten vorbei, aber 4-5 Meter links vorbei, Moritz Klotz mit dem Ball. Klotz wirft ihn ab. Zentrale Position, Veljkovic. Kriegt er den noch? Muss sich jetzt an Player vorbei mogeln. Der stellt sich ihm in den Weg und erfolgreich diese Blockadeaktion sozusagen von Jens Player. Abwurf Bernd Bergmann auf die linke Seite. Da versucht der Schäfer zu finden, aber der hat sich eher in zentraler Position befunden. Deswegen geht der Ball jetzt direkt wieder über die andere Grundlinie, über die gegnerische Grundlinie und Klotz hat die Kugel wieder. Wirft ihn ab auf die rechte Seite, das klappt ein bisschen besser zu Finn Smith, der im Zweikampf mit Güngör kann er sich da durchsetzen. Halbrechte Position wird zunächst erstmal von Güngör ein bisschen abgedrängt und dann ist Sebastian Schäfer wieder am Ball, der sich da jetzt von der linken Seite in die Mitte dribbelt, kriegt dann den Abschluss hin. Kriegt er nicht mehr hin vor der Grundlinie. Es gibt Abstoß vom Tor der Braunschweig-Berliner. Abwurf jetzt zu Veljkovic wieder, aber dann ist Güngör dazwischen. Hat er schön gemacht, hat er gut antizipiert, befreit sich da zunächst einmal. Und dann wieder die Braunschweig-Berliner von hinten mit dem Aufbau. Mit Hoxha gegen Schäfer. Hoxha schon in der eigenen Hälfte bedrängt von Schäfer. Der nimmt da jetzt eben auch den Ball ab. In der Mitte würde Hofmann warten. Schäfer macht alleine und trifft! 1-0 für Würzburg. Da hat sich Schäfer gut den Ball erkämpft an der von sozusagen im an der rechten Verteidigerbande sozusagen der Chemnitz, der Braunschweig Berlin hat er sich den Ball erkämpft und zieht dann ins Zentrum und zieht dann ab mit einem trockenen, saftigen Flachschuss. Ja, und mit dem Tor hat sich Würzburg an die Spitze gesetzt. Das erste Tor der Saison gefallen jetzt und Würzburg führt hier gegen die Braunschweiger, meiner Meinung nach auch verdient. Die Braunschweiger Berliner haben noch nicht eine Torchance wirklich zustande gebracht. Jetzt vielleicht mal Smith, der dann aber wieder an einem Verteidiger hängen bleibt. Edis Veljkovic links im Angriffsdrittel übernimmt den Ball, aber gleich wieder bedrängt von Hofmann. Kann sich da noch nicht richtig durchsetzen, hat jetzt mal einen Haken geschlagen und zumindest Hofmann von sich ferngehalten. Jetzt rechts rüber gespielt auf Smith, der da die Kontrolle übernehmen möchte, aber gleich wieder den Ball abgibt, diagonal spielt, aber da ist Veljkovic nicht, der ist zu scharf gespielt, geht ins Tor aus. Abstoß für Würzburg und Timeout Würzburg. Und Würzburg nimmt die erste Auszeit dieser Saison. Ja, wir können uns auch noch mal kurz vorstellen, das war jetzt am Anfang des Spiels noch nicht so möglich. Ich bin Marius Kaspari und bei mir auch mein geschätzter Kollege Max Seising. Wir freuen uns, euch auch diese Saison wieder begleiten zu dürfen möchten an dieser Stelle auch zunächst Knut Kahlbohm grüßen, der jetzt gerade beim Zahnarzt sitzt. Den mussten wir heute Morgen zum Zahnarzt bringen hier in Chemnitz, weil er eine Wurzelbehandlung hat. Und natürlich auch Maurizio Valgoglio, der sich noch in fernen Ländern befindet, um dort ein wenig die Kultur kennenzulernen. Ich glaube, in Südamerika. Ja, ist ja, ja, ja, genau, genau. Südamerika. Also schöne Grüße auch an dich, Mauri, falls du uns irgendwie zuhörst aus den fernen Welten. In diesem Sinne kann ich auch gleich die Schiedsrichter vorstellen, dass diese sind nämlich im ersten Spiel Hauptschiedsrichter Felix Herkens, Christian Janel, Artem Breitenbicher, Felix, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt, Berief, Felix Berief. Ja, sieht so aus. Und Dustin Fennemann, das sind die fünf Unparteiischen, die hier für diverse Aufgaben sozusagen, notwendige Aufgaben für das erste Spiel zuständig sind. Braunschweig gegen Würzburg und um 11 Uhr geht es dann schon weiter, das können wir gleich sagen, mit dem Spiel, Achtung, FC Schalke 04 gegen den PSV Köln. Denn seit einer Woche ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja klar, dass die Gelsenkirchener, der VfB Gelsenkirchen, nicht mehr unter dem Namen VfB Gelsenkirchen antritt, sondern unter dem Namen FC Schalke 04. Das heißt, wir sehen nachher auch und hören nachher auch eine absolute Premiere im Blindenfußball. Jetzt geht's auch gleich weiter. Und bevor es gleich weitergeht, möchten wir natürlich auch unsere Zuhörer vom Radio R4H begrüßen, die jetzt auch dazugeschaltet wurden. Ja, herzlich willkommen hier bei der Blindenfußball-Bundesliga-Saison 2015. Wir haben hier das Spiel, die Spielgemeinschaft Berlin-Braunschweig und die Mannschaft aus Würzburg. Es steht 1-0 für die Würzburger, weil Sebastian Schäfer eben mit einem schönen Solo hat sich dagegen drei Braunschweig-Berliner durchgesetzt, hat das Tor gemacht und es steht 1-0. Und der Abwurf der Würzburger ist erfolgt. Sebastian Schäfer versucht sich da jetzt auf der rechten Seite durchzusetzen, hat jetzt mit Hofmann die Seiten getauscht, vielleicht um die Braunschweig-Berliner ein bisschen zu verwirren. Idis Veljkovic lässt das aber nicht mit sich machen und Lars Stetten klärt den Ball erstmal wieder in die gegnerische Hälfte. Da ist Jens Pleyer, der den Ball aufnimmt. Und auch Zeit hat, weil Veljkovic nicht entgegengeht. Diagonalpass auf die linke Seite. Hofmann jetzt im Angriffsdrittel nimmt den Ball an gegen Lars Stetten. Wird da gut bedrängt. Könnte sich da von der Bande lösen. Aber spielt den Ball schön flach zentral zu Schäfer. Der kriegt den Ball aber nicht an den Fuß. Muss auch mit auf die rechte Seite gehen an die Bande. Gegen Toni Hotscher setzt sich aber Schäfer schön durch. Versucht da zu schießen, aber Klotz hat den Ball festgehalten. Schäfer hat da noch, ist da noch in den 2-Meter-Raum reingegrätscht und so wurde von den Schiedsrichtern auf Torwartschutz entschieden. Und es gibt den Freistoß für Moritz Klotz. Torwartschutz war Torwart von Berlin. Obwohl Klotz das Spiel schnell machen wollte und den Ball schnell abwerfen wollte auf Veljkovic, aber die Schiedsrichter haben das unterbunden und Klotz kriegt gleich den Ball nochmal, um den Ball dann flach vom Boden aus nach vorne zu spielen. Beziehungsweise wird wie ein Schiedsrichterball ausgeführt. Der Ball wird fallen gelassen. Klotz nimmt den Ball auf, wirft ihn jetzt in der eigenen Hälfte. Steht Finn Smith. Der nimmt den Ball jetzt zentral auf, spielt den Ball links raus. Aber die Würzburger stehen da gut. Alle vier Mann in der eigenen Hälfte. So ein bisschen gestaffelt. Zwei etwas zentraler vorne und zwei Außenverteidiger. Oh. Schuss von Veljkovic, Tor! Aus dem Nichts! Der hat den Ball da von der Bande angenommen und ist dann an der Broken Line so etwas entlang gelaufen, hat da so eher halbherzig meiner Meinung nach einfach mal aufs Tor gehalten und Bergmann hat den Schuss nicht gesehen und da schlägt dann wirklich am kurzen Pfosten unter Bergmanns Körper durch im Netz ein und so steht es jetzt 1-1. Also ganz glücklich sah Bergmann nicht aus, wenn er ins kurze Eck einschlägt, sage ich mal, aber gut, du kannst es besser beurteilen, du warst schon mal Torhüter. auf jeden Fall haben wir Edis Veljkovic vorhin dafür kritisiert, dass er immer so früh abschließt. Jetzt hat sich's mal gelohnt. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Anstoß Würzburg. 1-1 steht es. Da haben wir noch gleich zwei Tore gesehen in dieser ersten Halbzeit dieser neuen Blindenfußball-Saison. Sebastian Schäfer ist das an der Mittellinie bedrängt von Veljkovic in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Jetzt Veljkovic im Zweikampf, linke Bande gegen einen Würzburger. Ich kann aus meiner Position jetzt nicht sehen, wer es ist. Da behaken sie sich sozusagen in der Hälfte der Würzburger, jetzt können sich die Würzburger erstmal wieder ein Stück befreien mit Sebastian Hofmann, der geht da über die linke Seite, bedrängt von Finn Smeed. Finn Smeed hat ihn jetzt den Ball abgenommen, schön gedreht, jetzt wieder geht es Richtung Tor, hat ein bisschen Platz, halbrechte Position, kann er vielleicht sogar schießen, geht jetzt ein Stück nach außen, schießt jetzt auch, Bergmann hält aus spitzem Winkel, der Ball ist aber noch in der gefährlichen Zone, nochmal Finn Smeed, der danach setzt und wieder Bergmann mit einer Parade, nochmal Veljkovic aus der Distanz, zentrale Position, aber der Ball geht links am Tor vorbei, also gleich wieder die Möglichkeit für Braunschweig Berlin, die haben jetzt sozusagen, wie sagt man, Lunte gerochen oder so, da gibt es irgendwie so ein altes Sprichwort, jedenfalls kommen sie jetzt und können vielleicht sogar das 2-1 machen, aber Bergmann hat den Ball, holt sich ihn jetzt und wird dann das Spiel mit einem Abwurf fortsetzen. Da ist er. Bergmann holt sich den Ball, ist jetzt wieder im 2-Meter-Raum, wirft ab auf die rechte Seite, aber Veljkovic hat da den Ball abgefangen, wird dann von hinten gefoult von Sebastian Schäfer, der aber gleich Veljkovic die Hand geben möchte, um sich zu entschuldigen. Also ein ganz, ganz fairer Spieler da auch. Da nehmen sie sich schon halb in den Arm und kuscheln hier mit ihren Frühlingsgefühlen. Auf jeden Fall gibt es ja den Freistoß von der Broken Line, von der linken Seite für Braunschweig Berlin. Veljkovic und Stetten sind das, die das da ausführen werden. Schmied lauert rechts am Strafraum und Veljkovic schlägt erstmal einen Haken zentral, jetzt wieder einen Haken über links und schießt dann viel zu weit links am Tor vorbei. Und Bergmann muss sich den Ball wieder von ganz hinten holen. Also wir haben das Feld hier sehr weitläufig, deswegen dauert das immer so ein bisschen, bis die Torhüter den Ball geholt haben. Vielleicht jedes Team braucht so einen Guide noch am Ende des Platzes, der dann den Ball immer zuspielt. Bergmann wirft jetzt den Ball ab auf die rechte Seite zu Sebastian Schäfer. Der geht jetzt den Ball nach, setzt sich da auch durch gegen den ersten, gegen den zweiten, hat vielleicht die Schussmöglichkeit aus halblinker Position, aber dann ist der Ball im Torraum und Moritz Klotz kann ihn aufnehmen. Wirft jetzt die Kugel auf die linke Seite wieder zu Edis Veljkovic. Der ist da, hat da ein bisschen Platz an der linken Bande, wird er jetzt bedrängt. Von einem Würzburger kann er sich durchsetzen, ist jetzt immer noch an der linken Bande, gegnerische Broken Line. Versucht da außen jetzt vorbeizugehen gegen Güngör, jetzt innen, dann tritt er auf den Ball, versucht wieder außen vorbeizugehen, versucht dann zu schießen aus halblinker Position, aber Flachschuss in die Arme, in die Hände von Bernd Bergmann, der mit dem Abwurf auf die rechte Seite zu Schäfer im Zweikampf gegen Lars Stetten, setzt sich da außen an Lars Stetten, geht da außen an Lars Stetten vorbei und an Toni Hoxha und dann konnte ich nicht ganz genau erkennen, wer den Ball zuletzt berührt hat. Die Schiedsrichter meinen, es waren die Braunschweig-Berliner Verteidiger und entscheiden deswegen auf Eckball. Wie hast du es gesehen? Schwierige Situation wieder zu erkennen, aber ich glaube auch gesehen zu haben, dass Sebastian Schäfer den Kopf geschüttelt hat und meinte, ich war da eigentlich nicht mehr dran. Aber möchte da auch natürlich auch nicht gelb riskieren, um mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Und es gibt die Ecke. Schäfer dribbelt jetzt los, hat da Hoxha vor sich, macht sich nochmal an der Bande fest, will sich nochmal lösen. Jetzt Stetten, Schuss durch die Beine von Stetten, aber Klotz hat den Ball, wirft ihn schnell ab auf die linke Seite, möchte da Veljkovic erreichen. Veljkovic ist auch durch, schießt direkt, aber schöne Direktabnahme mal hier im blinden Fußball. Aber doch 2 Meter rechts am Tor vorbei. Zu spitz vielleicht auch der Winkel da gewesen und dabei rollt jetzt wieder ganz weit weg. Du hast es eben angesprochen, jede Mannschaft bräuchte noch so einen Guide, der den Ball zuspielt. In der Tat ist es auch so, dass Mannschaften, also wir haben das zum Beispiel so gemacht, wenn wir in Rückstand geraten sind, hatte ich mir immer noch einen hinter mein Tor gestellt von unserer Mannschaft, der mir dann immer den Ball geholt hat, damit es schneller weitergehen kann. Und, aber nur wenn du in Rückstand. Wenn du führst, ist das egal, da kannst du dir Zeit lassen. Mann. Spiel läuft wieder, Bergmann hat abgeworfen, Veljkovic hat den Ball abgefangen, ist jetzt wieder zentral, schießt! Tor für Braunschweig! Ein Traumtor! Schuss von der Broken Line, 10 Meter zentrale Position und den löffelt er schon fast so ein bisschen und der senkt sich in den Winkel rechts am Torwart vorbei. Bergmann hat sich da noch geworfen, war mit den Fingerspitzen noch dran, aber keine Chance gewesen für Bergmann. Da war der Schuss einfach zu platziert. Ein schöner Schlenzer fast in, ja, wer hat denn so einen schönen Schlenzer eigentlich gemacht? Mario Basler? David Beckham. Ich überleg das mir das mal. Wir sagen das in der zweiten Halbzeit. Mit viel FE. Und das Spiel läuft wieder. Schäfer direkt vom Anstoß weg, versucht wieder die Offensivaktion, prallt dann in Toni Hockscher rein und es gibt aber auch den Freistoß für Würzburg, weil Hockscher damit nicht gerechnet hat und kein Woll gesagt hatte. Da war Schäfer einfach zu schnell vorne und es gibt gute, sehr gute Freistoßposition. 8 Meter, so leicht versetzt vom 8-Meter-Punkt, halbrechte Position. Schäfer und Hofmann sind das da, nur 2 Mann in der Mauer. Stetten und Hockscher werden vom Schiedsrichter nochmal gestellt, machen da den kurzen Pfosten zu, Klotz macht sich klein, guckt da durch. Schäfer jetzt schießt, aber 2 Meter rechts vorbei. Keine Gefahr für das Tor von Moritz Klotz. Ah, jetzt rollt der Ball ganz raus. Da ist ein Tor offen. Jetzt wird es ja ganz verrückt. Also das dauert einen Moment, bis der Ball wieder... Moritz Klotz läuft sich da warm. Ist aber auch egal, weil es die Auszeit gegeben hat für den Braunschweigern. Und der einzige Nachteil ist jetzt, dass Klotz erstmal bei der Auszeit fehlt. Aber als Torhüter musst du bei der Auszeit, kannst du höchstens berichten, was du so gesehen hast an die Spieler und was es für Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Was hast du denn bis jetzt gesehen? Du hast ja vorhin gesagt, Braunschweig-Berlin schießt glücklich den Ausgleich. Jetzt führen sie sogar. Verdient auch meiner Meinung nach, weil sie mehr offensiv jetzt investiert haben. Schäfer vielleicht jetzt auch schon durch die Spieldauer schon konditionell etwas platter und dadurch natürlich die Braunschweiger mit mehr Aktion, mehr Ballbesitz und Edis Veljković da auch mit dem guten Abschluss eben zum 2:1 in den Winkel geschossen, den Ball. Und die haben jetzt das Heft so mehr oder weniger eigentlich in die Hand genommen. Ja, ich denke, es kommt ihnen auch zugute, dass Veljković doch eher als Schäfer versucht, früh abzuschließen. Das hilft bis jetzt, sage ich mal. Tatsächlich, auch wenn der eine oder andere Versuch daneben geht und auch mal ziemlich weit daneben geht, ich sag mal, 2 waren dann doch drin. Und das hat bis jetzt so ein bisschen den Unterschied ausgemacht. Und Das ist so, das ist ganz auffällig. Schäfer versucht immer so fast mit dem Ball ins Tor zu laufen. Ja, genau. Also genau. Es ist eigentlich selten, dass er mal außerhalb des Strafraums abschließt, sondern der versucht dann wirklich mit dem Ball, wenn er könnte, würde er auch noch den Torwart ausdribbeln. Ja, genau. Ich meine, letztlich hatte er nur einen guten Versuch gehabt, der war drin. Weil klar, wenn er sich da mal durchdribbelt, dann ist es auch eine richtig gute Position für einen Abschluss. Aber ist dann halt schwierig, da durchzukommen. Und dann oft kann er der Torhüter den Ball aufnehmen oder er verdribbelt sich oder der Ball geht ins Tor aus, wie auch immer, er wird abgedrängt. Die Auszeit ist vorbei. Schiedsrichter geben das Spiel wieder frei. So hätte ich die Kurve auch jetzt kriegen können. Und Abstoß gibt es jetzt hier vom Berliner Torhüter Moritz Klotz. Der schaut sich noch einmal um. Das Spiel ist noch nicht angepfiffen. Jetzt ist es der Fall und er wirft zentral. Will da Veljković erreichen, aber da ist auch Günger, der aufgepasst hat. Und jetzt Player, der den Ball nach vorne spielen möchte. Spielt aber nur an die Bande, da hat Veljković aufgepasst. Übernimmt jetzt den Ball gegen 2 Würzburger und Player dann nochmal mit dem Fuß dazwischen, klärt den Ball raus. Jetzt Hofmann und Schäfer gegen Veljković. Veljković eigentlich vorne jetzt so ziemlich der Einzige, der da viel reißen kann. Aber Schäfer setzt sich da an Lars Stetten fest. Der verliert kurz den Kopfschutz, setzt ihn sich wieder auf. Schäfer dribbelt von der Bande nochmal nach innen und dann doch nochmal zurück und versucht es dann zu überheblich, sage ich mal. Und trifft den Ball auch nicht richtig, sodass er dann rechts vorbeirollt. Und Klotz muss ich den Ball wieder von außerhalb des Spielfeldes holen. Da ist nämlich noch so ein Tor auf zur Laufbahn. Klotz macht da jetzt auch das Tor zu. Gute Aktion von ihm. Toni Hockscher hat auch schon gesagt, Basti, wenn du das nächste Mal vorbeischießt, holst du den Ball selber, um da auch seinen Torwart in Schutz zu nehmen. Ja, und Moritz Klotz hat den Ball, wirft ihn raus. Versucht da rechts Finn Smith anzuspielen, das klappt zunächst nicht und dann ist aber Sven Lotter noch dran und der Ball geht dann danach über die Grundlinie und es gibt deswegen Eckball für die Braunschweig-Berliner von der linken Seite. Da geht jetzt auch Lars Stetten mit nach vorne und Edis Veljković, die beiden stehen da jetzt am Eckballpunkt. Auf der rechten Seite am langen Pfosten wartet Finn Smith und Toni Hoxha ist der Mann, der in der eigenen Hälfte wartet. Also drei Mann vorne, einer hinten bei den Braunschweig-Berlin und bei den Würzburgern. Alle Spieler in der eigenen Hälfte, im und am eigenen Strafraum. Ball wird jetzt freigegeben. Veljkovic gibt den Ball nach innen, versucht Finn Smith anzuspielen, aber der Ball bleibt an Sebastian Schäfer hängen. Und dann... Das war eine super Kontersituation, aber leider die Halbzeit. Das, uiuiui. Da war Schäfer quasi alleine auf dem Weg aufs Tor, hätte nur noch an, na gut, nur noch in Häkchen an Hoxha vorbeigehen müssen und hätte dann eine gute Schussposition gehabt. Starke Kontersituation, aber der Halbzeitstand hier mit 2:1 für die Braunschweig-Berliner. Das Wetter ist hier herrlich und verdiente Führung für die Braunschweig-Berliner. Wir machen hier auch kurz Pause und melden uns dann gleich wieder zur zweiten Halbzeit. Bis gleich. Bis gleich. Beide Mannschaften beratschlagen sich noch am Spielfeldrand, beziehungsweise in der Mitte des Spielfeldes. 1:2, beziehungsweise 2:1 steht es für die Mannschaft, die Spielgemeinschaft aus Braunschweig und Berlin. Zweimal Edis Veljkovic, der Torschütze, einmal per Flachschuss in die kurze Ecke. Da sah Bernhard Bergmann im Tor der Würzburger nicht ganz unschuldig aus. Und einmal in die rechte obere Ecke gezielt. Das war schon schwieriger zu halten, denke ich. Zuvor Sebastian Schäfer mit dem 1:0, mit dem zwischenzeitlichen 1:0 für Würzburg. Schauen wir mal, wie es jetzt in der zweiten Halbzeit aussieht. Weiterhin die taktische Formation bei den Würzburgern 2-2 und bei den Braunschweig-Berlinern ein Y. Da haben wir Edis Veljkovic, der geht über die rechte Seite nach vorne gegen zwei Würzburger. Versucht außen vorbeizugehen, hebt jetzt den Ball auf die linke Seite. Da hat er Finn Smith vermutet, aber der stand zu weit zentral. Und deswegen kommt er nicht an den Ball. Güngör deshalb, aber bedrängt von Finn Smith an der rechten Bande der Würzburger. Güngör kann sich da zunächst durchsetzen, versucht den Querpass auf Schäfer. Das kriegt er auch hin. Schäfer mogelt sich da an Hoxha vorbei. Hat den Ball, versucht nach innen zu gehen. Bedrängt von Hoxha jetzt an der gegnerischen Broken Line. Und da kommt noch ein zweiter Braunschweig-Berliner dazu, aber Schäfer immer noch am Ball. Jetzt an der linken Bande gegen Hoxha. Und dann kann Lars Stetten zunächst die Situation klären. Befreiungsschlag in die gegnerische Hälfte. Güngör versucht neu aufzubauen bei den Würzburgern, aber bedrängt von Finn Smith mit dem Ball, mit dem Versuch, sich da zu befreien. Schäfer ist das. Der geht jetzt über die Mittellinie, hat noch zwei Mann vor sich. Versucht rechts vorbeizugehen, zunächst an Lars Stetten, schafft das auch. Ist jetzt an der rechten Bande, Hofmann kommt dazu. Schäfer geht außen vorbei, hat den Spitzerwinkel. Stetten geht dazwischen, klärt die Situation Eckstoß zunächst. Der Ball geht über die eigene Grundlinie. Es gibt Eckball für die Würzburger von der rechten Seite. Und wieder sehen wir die 2-2-Variante. Das heißt, Sebastian Hofmann und Sebastian Schäfer sind am Eckballpunkt. Und vielen Dank, Christian Mann hat mir jetzt auch die Aufstellung in die Hand gedrückt, damit ich auch gar keine Fehler mache. Da haben wir Sebastian Schäfer an der rechten Seite nach Ausführung des Eckballs, aber bedrängt von einem Braunschweig-Berliner und die können jetzt vielleicht kontern. Gehen da über die Mittellinie. Da ist Veljkovic. Broken Line bedrängt von Beck. Versucht außen an Beck vorbeizugehen. Harter Zweikampf da an der Bande, unterbunden vom Schiedsrichter. Es gibt Freistoß von der rechten Bande, von der rechten Außenlinie, etwa kurz hinter der Broken Line für die Braunschweig-Berliner. Nachdem da Beck doch sehr hart zu Werke gegangen ist im Zweikampf. Und bei den Würzburgern jetzt übrigens Mikkel Preuel neu im Tor. Das wollen wir noch erwähnen, da steht da jetzt die Mauer, eine Dreimann-Mauer bei den Würzburger wird es geben, also Bernd Bergmann ist jetzt nicht mehr im Tor, der zwei Gegentore kassiert hat in der ersten Halbzeit und dafür jetzt Mikkel Preuel. Dreimann-Mauer bei den Würzburgern, Freistoß ausgeführt, Veljkovic versucht da wieder zu schießen, Ball bleibt an der Mauer hängen, aber der geht über die Torauslinie, deswegen hat er eigentlich noch relativ viel rausgeholt, nämlich einen Eckball von der rechten Seite. Wieder drei Mann vorne bei den Braunschweig-Berlinern. Wieder erwartet Finn Smith am langen Pfosten, so wie wir das vorhin schon gesehen haben. Die Würzburg steht jetzt etwas offensiver bei diesem Eckball. Sebastian Schäfer wartet an der Mittellinie auf den möglichen Konter. Da ist Veljkovic, der wieder den Querpass versucht, bleibt dann aber zunächst hängen. Beck klärt die Situation. Finn Smith versucht nachzusetzen, aber auch Sebastian Schäfer, der jetzt den Konter fährt, versucht da, sich gegen zwei Verteidiger durchzusetzen, schafft er nicht. Bleibt hängen an einem Braunschweig-Berliner, der geht über die Mittellinie. Veljkovic ist das wieder gegen Beck. Schon über der Mittellinie drüber, wieder Beck, hart im Zweikampf, aber fair diesmal. Schafft er es da zunächst, die Situation zu klären. Jetzt der Ball auf der linken Seite der Braunschweig-Berliner mit Finn Smith. Der hat da so ein bisschen die Seite gewechselt. In der ersten Halbzeit kam er mehr über rechts gegen Güngör im Zweikampf. Güngör schafft es da auch zunächst, die Situation zu klären. Schießt dann Schäfer an. Der geht über die rechte Seite. An der gegnerischen Broken Line, bedrängt von Lars Stetten und Finn Smith. Gegen zwei Mann. Sebastian Schäfer behält da die Übersicht. Jetzt an der Mittellinie wird er ein bisschen zurückgedrängt, aber schafft es dann, sich gegen Finn Smith durchzusetzen. Und hat das ein bisschen die Orientierung verloren, geht aber weiter, dachte, dass das Spiel unterbrochen war. Das dachten wohl auch die Braunschweig-Berliner und deswegen ruhte das Spiel für einen Moment, für 1-2 Sekunden, aber dann setzte Schäfer die Aktion fort. Am Ende landet der Ball bei Moritz Klotz in den Händen von Moritz Klotz, dem Torhüter der Braunschweig-Berliner. Weiter ins 2-1. Der Spielstand. Spiel ist unterbrochen wegen Torwartschutz. Am Ende auch Torwartschutz gepfiffen. Jetzt bin ich, habe ich gerade einen guten Hinweis bekommen. Dass sich nämlich Thaddäus Wartenberg, der ist jetzt natürlich ein bisschen entfernt von mir, deswegen habe ich das nicht gleich erkannt, sich nicht mehr Moritz Klotz im Tor der Braunschweig-Berliner befindet, sondern Thaddäus Wartenberg, aber das ist klar, das habe ich jetzt auch erkannt. Vielen Dank trotzdem für den Hinweis. Der Ball jetzt über die Torauslinie gerollt und deswegen gibt es Eckball für die Braunschweig-Berliner von der rechten Seite. Das macht jetzt diesmal Edis Veljkovic allein. Der versucht wieder den Querpass bzw. den Lupfer auf den langen Posten zu Finn Smith. Aber Sebastian Schäfer dazwischen. Der geht jetzt an Lars Stetten vorbei. Hat jetzt noch Hoxha vor sich. Setzt sich da auch zunächst durch. Aber wird dann noch von Hoxha entscheidend bedrängt, sodass Schäfer dann aus halbrechter Position nicht zum Abschluss kommen kann. Der Ball über die Torauslinie rollt. Und deswegen es jetzt Abwurf gibt von Thaddäus Wartenberg. Das haben wir jetzt gelernt. Dass der jetzt im Tor steht bei den Braunschweig-Berlinern, wirft den Ball ab, über die Mittellinie drüber, zu Edis Veljkovic, genau auf Edis Veljkovic, er nimmt den Ball an, kann jetzt vielleicht wieder seinen Schuss aus der Distanz probieren, auch von halbrechter Position, aber wird da jetzt vom Beck bedrängt, ja, wieder hart bedrängt an der rechten Seite und erneut faul gepfiffen. Es gibt da jetzt noch ein paar Diskussionen. Gibt Freistoß für die Braunschweig-Berliner rechte Bande. Etwa ja, zwischen gegnerischer Broken Line und Grundlinie, also schon relativ nah an der Torlinie, spitzer Winkel zum Tor. Rechte Bande wird Finn Smith den Ball vorlegen und Edis Veljkovic versucht zu dribbeln und zu schießen. Wieder Dreimannmauer bei den Würzburgern. Wieder wartet Schäfer auf den möglichen Konter. Veljkovic schießt aus spitzem Winkel. Eckstoß Berlin. Und da war wohl noch einer aus der Mauer dran. Er schießt. War wohl noch einer aus der Mauer dran. Der Ball geht dann am langen Pfosten ins Tor aus. Gibt deswegen Eckball für die Braunschweig-Berliner, die sich da in dieser Phase jetzt so ein bisschen festsetzen können und darauf aus sind, hier das 3-1 und die mögliche Vorentscheidung zu erzielen. Und ich denke, wenn es ein 3-1 gibt für Braunschweig-Berlin, dann ist das auch die Vorentscheidung. Aber noch steht es 2-1, Eckball für Braunschweig-Berlin. Wieder Veljkovic, versucht er wieder den Querpass. Schauen wir mal. Ah, er versucht zu schießen aus spitzen Winkel. Und jetzt Finn Smith vielleicht nochmal mit dem Nachschuss. Ist er im Strafraum? Die Würzburger können sich da nicht so ganz orientieren, aber auch Finn Smith, jetzt muss der Ball akquisiert werden. Wer kriegt die Kugel? Da ist Finn Smith, Stocher dazwischen, aber Preuel, jetzt vielleicht nochmal Veljkovic, der da aus spitzem Winkel allerdings an einem Würzburger Verteidiger hängen bleibt. Wieder Veljkovic, der sich da nach innen versucht zu dribbeln und dann hat er den Kopfschutz verloren und faul gepfiffen wieder von Beck. Möglicherweise zu spät, das Boy. Der Spieler mit der Nummer 6, sein drittes persönliches Foul und das dritte Teamfoul. Achtung Würzburg, drittes Teamfoul. War das dritte Teamfoul auch. Das heißt, beim nächsten gibt es ein 8-Meter-Penalty. Möglicherweise könnte Braunschweig Berlin da jetzt drauf spekulieren, durch ein 8-Meter die Entscheidung zu erzwingen. Jetzt gibt es aber erstmal Freistoß, wieder die Variante mit Finn Smith und Edis Veljkovic. Winkel diesmal nicht ganz so spitz wie eben. Ein bisschen weiter in der Mitte des Feldes, bisschen zentraler die Position, aber immer noch halb rechts. Wieder Veljkovic und wieder trifft er die Mauer. Ball geht erneut über die Torlinie, Eckball. Aber weiterhin trifft die Analyse zu, dass sich die Braunschweig-Berliner in der Würzburger Hälfte festsetzen und somit zumindest mal die Würzburger vom eigenen Tor erfolgreich fernhalten. Mehr noch, dass sie dass sie auf das 3:1 gehen, die Braunschweig-Berliner. Mal gucken, ob es klappt. Veljkovic versucht den Querpass diesmal wieder zu Finn Smith am langen Pfosten, aber Schäfer dazwischen. Geht jetzt über die rechte Seite. Verfolgt von Finn Smith. Geht außen an Stetten vorbei. Verdribbelt sich dann etwas. Hat noch Hoxha vor sich. Bedrängt von Hoxha jetzt an der gegnerischen Broken Line. Erfolgreich bedrängt. Konter vielleicht für die Braunschweig-Berliner. Der verliert Finn Smith zunächst die Orientierung. Kann er sich da aber vielleicht nochmal gegen Player durchsetzen. Er hat jetzt die Chance. Aus spitzem Winkel, linke Seite, der Ball rollt jetzt durch den Strafraum auf der rechten Seite in den Edis Veljkovic auf. Veljkovic an der rechten Bande, setzt sich da gegen Güngör und Lotter durch und schießt dann aus halbrechter Position, aber flach rechts am kurzen Pfosten vorbei. Und jetzt ist Mikkel Preuel mit der ehrenvollen Aufgabe versehen, den Ball, der da über... weit hinter das Tor ausrollt, zu holen. Hat er jetzt die Kugel auch? Wirft den ab auf Sebastian Schäfer. Der erreicht die Kugel aber nicht. Gestoppt von Edis Veljkovic. Der geht über die linke Seite am Player vorbei. Ist da jetzt alleine. Allerdings muss den Ball noch vor der Torauslinie stoppen. Kriegt er das hin? Ja, kriegt er hin. Geht jetzt, zieht jetzt nach innen. Spitzer Winkel zum Tor. Muss jetzt vielleicht den Querpass suchen oder schießen. Schießt er auch! Und der Ball kullert in Richtung lange Pfosten und gerade noch so Mikkel Preuel mit einer Patschhand dran. Aber die Situation noch nicht bereinigt. Finn Smith, halbrechte Position. Wird er jetzt ein bisschen von Schäfer abgedrängt an die Mittellinie. Kann Schäfer sich den Ball erobern? Er kann sich ihn erobern. Aber da ist Veljkovic, linke Seite. Gegen Güngör setzt er sich durch, zieht in die Mitte. Hat jetzt noch zweimal vor sich, schießt aus. Der Distanz wieder. Hat ja schon zweimal funktioniert, aber diesmal nicht. Der Ball geht am langen Pfosten vorbei. Und es gibt kurz die Auszeit, weil Veljkovic dahin gefallen ist beim Abschluss. Wird er jetzt von Güngör wieder auf die Beine geholfen. Und ein herzliches Dankeschön an den Chemnitzer FC, der uns jetzt mit einem Sonnenschirm der uns jetzt einen Sonnenschirm besorgt hat. Perfekt. Dankeschön. Das geht. Also, Spiel läuft wieder. Player aus der eigenen Hälfte heraus, bedrängt von Finn Smith. Also die Braunschweig-Berliner dann mit hartem und gutem Pressing in dieser Situation. Jetzt auf der anderen Seite Veljkovic gegen Schäfer, der sich da noch in der eigenen Hälfte befindet, versucht sich da herauszuarbeiten, aber bedrängt von Veljkovic. Spitzer Winkel zum Tor, jetzt linke Seite. Ball rollt quer dann durch den Strafraum und am Ende über die Torlinie, gibt Abwurf von Preuel und jetzt gibt es dann die Auszeit für Würzburg. Außerdem wechseln die Würzburger aus. Neu ins Spiel kommen die Spieler mit der Nummer 8 und 9. Das Spielfeld verlassen die Spieler mit der Nummer 4 und 6. Bei den Würzburgern kommen jetzt gleich zwei neue Leute, nämlich Jens Pleier und Sebastian Hofmann und Sven Lotter bzw. Manuel Beck verlassen dann gleich nach der Auszeit das Spielfeld. Also die Würzburger haben da ja die Möglichkeiten auf jeden Fall zu wechseln. Noch mit mehreren Torleuten hier angereist, genauso wie die Braunschweig-Berliner. 2:1 weiterhin für Braunschweig-Berlin. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen, dass die Spielgemeinschaft jetzt vielleicht die Möglichkeit hat, auf einen 8 Meter zu gehen. Ein Foul noch, der Würzburger, ein Teamfoul und dann gibt es den 8 Meter Penalty, wobei der Übeltäter, der Hauptübeltäter bei den Würzburgern nicht rausgeht. Manuel Beck, der gleich dreimal dafür verantwortlich war, dass Braunschweig-Berlin einen Freistoß bekommen hat. Und der wird jetzt ausgewechselt, möglicherweise auch deshalb. Wir wissen es nicht. Aber das wäre dann natürlich der Knockout für Würzburg, wenn die jetzt per 8-Meter-Penalty oder wie auch immer das 3:1 bekommen. Ich denke, das wäre dann die Vorentscheidung. Aber noch ist hier alles offen, auch wenn die Braunschweig-Berliner auch in der zweiten Halbzeit den etwas aktiveren Eindruck machen. Timeout, Ende. Und die alte Leier, dass Würzburg in der Offensive auf Sebastian Schäfer angewiesen ist, die trifft auch in dieser Saison bislang zu, auch wenn sie hier mit einer 2-2-Taktik spielen, auch mit Sebastian Hofmann in der Offensive, der allerdings bislang noch keine Akzente hat setzen können. Vielleicht jetzt wird er wieder eingewechselt, Hofmann neben Schäfer in der Offensive und Güngör bzw. Pleier in der Defensive. Und Moritz Klotz ist da jetzt übrigens vom Torwart zum Fotografen mutiert. Ich sag nur, dass du jetzt Fotograf bist, vom Torwart zum Fotografen mutiert. Sehen wir auch nicht alle Tage. Sebastian Schäfer ist das, der sich da durchsetzt in der gegnerischen Hälfte gegen zwei Mann. Kommt er da zum Abschluss, halbrechte Position, unterstützt von Hofmann, der da lauert auf die Nachschussaktion, aber dann rollt der Ball über die Torauslinie, gibt Abstoß vom Tor von Braunschweig-Berlin. Allerdings dann wieder Güngör am Ball, der Würzburger. Geht da mal über die Mittellinie, versucht da mal was nach vorne. Haben wir so auch noch nicht gesehen. Halblinke Position gegen Stetten. Stetten verliert das ein bisschen die Orientierung. Güngör versucht dann Schäfer einzubauen. Zentrale Position mit dem Rücken zum Tor, geht dann noch ein Stück zurück. Dann bedrängt von Lars Stetten. Aber Schäfer bleibt zunächst am Ball. Dann allerdings schon in der eigenen Hälfte. Jetzt versucht er wieder nach vorne zu gehen. Rechts an Stetten vorbei. Schafft er auch jetzt noch Hoxha vor sich. Geht an Hoxha vorbei, kriegt er den Abschluss hin. Am Ende hat ihn Thaddäus Wartenberg. Ich denke, wieder Torwartschutz gepfiffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Schäfer ist da auch zu Boden gegangen, wird er jetzt vom Schiedsrichter und von Thaddäus Wartenberg wieder auf die Beine geholfen. Und Wartenberg mit dem Abwurf zu Veljkovic. Veljkovic geht da vorbei am Pleier, hat jetzt vielleicht die Möglichkeit, halblinke Position, schießt dann und Fußabwehr Preuel. Auf der anderen Seite jetzt vielleicht Schäfer gegen Stetten. Schäfer geht vorbei an Stetten und Hoxha schießt dann. Aber wieder zu nah am Keeper. Und wieder Torwartschutz gepfiffen. Jetzt gibt es vielleicht noch die gelbe Karte oben drauf, wenn ich das richtig sehe. Gegen Schäfer und das war gleichzeitig das vierte Teamfoul für die Würzburger und deswegen gibt es jetzt den 8-Meter-Penalty. Ja, das haben wir angesprochen. Also wenn es noch einen Foul gibt, die Aktion vorher war übrigens nicht Torwartschuss, sondern Schiedsrichterball. Aber jetzt gab es, jetzt wurde sozusagen das vierte Team-Foul gepfiffen von Schäfer gegen den Torwart und deswegen gibt es jetzt den 8-Meter-Penalty für die Braunschweig-Berliner. Edis Veljkovic steht da jetzt, der die Chance hat, das Spiel zu entscheiden. So, die übliche Aktion mit dem Pfosten abgeklopft sehen wir jetzt und hören wir jetzt auch zum ersten Mal in dieser Saison. Und jetzt gibt's den Penalty. Preuß streckt die Arme aus. Veljkovic schießt und trifft. Wunderbar, rechts flach in die Ecke. Sein drittes Tor, 3:1 für Braunschweig Berlin. 3:1 durch den Spieler mit der Nummer 9. Und damit ist das Ding hier aus meiner Sicht durch. Ich habe es ja schon mehrfach angesprochen, für mich ist es dann durch. Es sei denn, Sebastian Schäfer macht jetzt ganz schnell den Anschlusstreffer, versucht sich da wieder durchzusetzen, aber am Ende ist Wartenberg an der Kugel. Wirft den jetzt ab, linke Seite, Finn Smith. Versucht dann aus halblinker Position zu schießen. Der Ball geht oben links am kurzen Pfosten vorbei. Also 3:1. Verdiente Führung aus meiner Sicht weiterhin. Wir haben es ja angesprochen, Braunschweig-Berlin hier in der zweiten Halbzeit. Die aktivere Mannschaft hat sich da zwischenzeitlich doch sehr gut festgesetzt in der gegnerischen Hälfte über Standardsituationen beispielsweise. Und jetzt Schäfer wieder über die rechte Seite. Geht er da. Spitzer Winkel. Aber Abstoß, wieder Ball zu weit vorgelegt. Kommt dann nicht zum Abschluss. Haben sie auch angesprochen. Veljkovic kommt da doch häufiger zum Abschluss als Sebastian Schäfer. Vielleicht, weil er sich dann auch mal eher traut zu schießen. Aber das können wir später noch vertiefen. Wieder Veljkovic da, wir haben es angesprochen, traut er sich eher zu schießen. Jetzt wieder aus halbrechter Position, doch sehr weit vom gegnerischen Tor entfernt. Auch wenn der sehr weit am Tor vorbeigeht, ab und zu klappt es dann doch. Und die Foul-Statistik hat am Ende den Braunschweig-Berlinern hier auch geholfen, beziehungsweise Manuel Beck, der dreimal in der zweiten Halbzeit gefoult hat. Und das hat letztlich dann am Ende auch den Unterschied ausgemacht. In dieser Statistik jetzt wieder der Ball von Finn Smith abgenommen. Im Mittelfeld setzt sich dadurch gegen Player. Am Ende stochert Player noch rum und stochert Finn Smith noch rum. Der Ball geht über die Torlinie. Abstoß gibt's entschieden. Also wohl laut Schiedsrichter zuletzt Finn Smith am Ball. Und Mikkel Preuß geht da jetzt den Ball hinterher. Muss ihn irgendwo ganz, ganz weit hinten aufsammeln und wird jetzt das Spiel mit einem Abstoß fortsetzen. Wirft den Ball auf die linke Seite, da ist Sebastian Schäfer. An der gegnerischen Broken Line gegen Lars Stetten. Aber Lars Stetten, ein guter Zweikämpfer. Wobei, diesmal setzt sich Schäfer durch. Geht da links vorbei, jetzt kommt Toni Hoxer dazu und klärt die Situation. Ball geht über die eigene Torlinie, gibt Eckball für die Würzburger von der linken Seite. Was auch noch auffällt, ist, dass die Abwehr bei dem Braunschweig-Berliner ganz gut funktioniert mit Lars Stetten und Toni Hoxer, besser zumindest als bei den Würzburgern. Auch das ein Unterschied in dieser Partie bislang. Da kann sich Schäfer auch deshalb nicht so gut durchsetzen, weil die Abwehr ganz gut funktioniert. Jetzt hat ein Abwehrspieler allerdings den Kopfschutz verloren. Macht nichts, gibt erstmal die Kontermöglichkeit für Braunschweig-Berlin, möglicherweise über Finn Smith. Player verpasst den Ball, deswegen Veljkovic mit der Schussgelegenheit, dann versucht er zweimal an den Ball zu kommen. Aber trifft die Kugel nicht. Abwurf. Schäfer, halblinke Position, jetzt hat er mal ein bisschen Platz. Sucht da in der Mitte durchzugehen gegen Hoxer und Stetten. Wird da wieder abgedrängt von Hoxer, sehr hart bedrängt, aber fair. Weiterhin der Zweikampf Hoxer gegen Stetten. Schäfer liegt am Boden, Spiel geht weiter. Hoxer, eigene Hälfte. Versucht da mit dem Ball nach vorn zu gehen. Wie jetzt wieder Würzburg am Ball mit Güngör, linke Seite, bedrängt von Veljkovic. Schäfer kommt dazu. Schäfer hat die Kugel. Gegen zwei Mann. Geht da außen vorbei, hat jetzt den versucht den Abschluss. Aber wird dann wieder von Oxer entscheidend bedrängt, sodass der Abschluss nichts wird. Abwurf, Veljkovic. Setzt sich da durch gegen Player. Versucht Abstoß, da rechts am Player vorbeizugehen. Am Ende Abstoß von Reul. Ich habe jetzt leider keine Uhr bei mir. Weiß nicht, wie lang es noch geht. Das können wir jetzt momentan nur erraten. Mal gucken, weiß nicht, was Matze meint. Wir werden das aufschlüsseln. Aber ich denke, nicht mehr allzu lange. Jedenfalls jetzt Braunschweig-Berlin in der eigenen Hälfte. Mit dem Versuch, sich da zu befreien. Das Veljkovic bedrängt von Schäfer an der Mittellinie. Schäfer geht dann nach vorne, geht an Stetten vorbei. Hat jetzt noch Hoxer vor sich. Stetten kommt wieder dazu, versucht zu schießen aus halblinker Position. Schuss bleibt an den Abwehrspielern hängen. Güngör setzt dann nochmal nach. Hat jetzt vielleicht sogar selbst die Schussgelegenheit. Zentrale Position jetzt mit dem Rücken zum Tor. Jetzt drei Mann bei den Würzburgern vorne. Die werfen jetzt alles nach vorne. Natürlich, was bleibt ihnen noch anderes übrig? Hofmann, Güngör und Schäfer jetzt in der Offensive. Nur noch Player hinten. Das gibt vielleicht die Möglichkeit für Braunschweig-Berlin zum Kontern. Und zwar genau jetzt. Da ist nämlich Finn Smith. Aber der muss sich erstmal orientieren gegen Hofmann. Aber hat die Orientierung wieder gefunden. Geht dann vorbei an Hofmann und an Güngör. Allerdings kann er sich da am Ende doch nicht entscheidend durchsetzen. Und der Ball ist bei den Würzburgern wieder in der eigenen Hälfte. Mit Güngör. Aber dessen Pass nach vorne bleibt an Veljkovic hängen. Und der versucht sofort den Abschluss wieder aus halbrechter Position. Dessen Schuss bleibt aber wiederum an Güngör hängen. Jetzt wieder Player aus der eigenen Hälfte. Heraus gegen Veljkovic. Wird er hart bedrängt von Veljkovic. Aber fairer Zweikampf auf jeden Fall. Hier an der Bande. Veljkovic gegen Player. Mal gucken, wer sich da durchsetzt. Jetzt kommt Finn Smith dazu. Wird da von Edis Veljkovic wieder ein Stück wegdirigiert sozusagen. Jetzt kommt Sebastian Schäfer noch dazu, versucht da Überzahl für die Würzburger zu schaffen, diese Situation. Und das ist dann am Ende auch entscheidend. Aber wieder bedrängt von Veljkovic, der da wieder versucht zu schießen. Aber Ball bleibt hängen. Dann Schäfer gegen Lars Stetten. Linke Bande. Hart bedrängt. Am Ende Lars Stetten, der dazwischen stochert. Der Ball geht über die Torauslinie. Abstoß für Mikkel Preuel. Abgeworfen auf links, auf Schäfer, der geht nach vorne, an Stetten vorbei, an Hoxer vorbei. Jetzt hat er nochmal die Abschlussgelegenheit und der Ball ist drin. Zwei zu drei. Sebastian Schäfer, diesmal hat er sich durchsetzen können gegen Lars Stetten und Toni Hoxer und dann aus kurzer Distanz schießt er in Reihen zum 2:3. Das ist ja mein torreicher Beginn hier heute. Hätte ich so auch nicht vermutet, muss ich sagen. Aber jetzt gibt es dann vielleicht doch nochmal die Gelegenheit für die Würzburger hier zurückzukommen. Das wäre natürlich ein Ding. Hier gleich zu Beginn dieses Spieltages, wo es jetzt Auszeit gibt, kann ich vielleicht gleich nochmal darauf hinweisen, was wir noch so zu sehen und zu hören bekommen. Also ich habe schon gesagt, nachher der FC Schalke 04, der da jetzt schon sozusagen das Geläuf hier betritt und sich fertig macht zum Warmmachen gegen den PSV Köln, Blister Marburg, der Vizemeister, gegen Viktoria Dortmund, der Chemnitzer FC, der Gastgeber, gegen den FC St. Pauli und dann nochmal der FC Schalke 04 gegen die Würzburger zum Abschluss des heutigen Samstages. Morgen dann noch drei Spiele. Viktoria Dortmund gegen Köln, Blister Marburg gegen St. Pauli und Braunschweig Berlin gegen den Chemnitzer FC. Ihr werdet den MTV Stuttgart vermissen, der ist nicht hier. Das hat auch einen Grund. Es heiratet nämlich ein Spieler. Ich habe jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, wer. Wir werden das aber da hier gerade der Herr Schetetzka vorbeiläuft, vielleicht weiß der das. Welcher Spieler vom MTV Stuttgart heiratet? Luca. Luca. Ich glaube, Smirek. Smirek, ja genau, Luca Smirek heiratet. Dankeschön. Ja, den Schiedsrichter doch für was gut. Also, wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass Lukas Mirek heiratet, deswegen der MTV Stuttgart nicht dabei ist. Vielen Dank an Bernhard Czetecka, den Schiedsrichter. Jetzt Anstoß. Wir hatten ja gerade ein Tor gesehen für Würzburg. Anstoß Braunschweig-Berlin mit Veljkovic an der Bande, bedrängt von Schäfer. Jetzt natürlich Würzburg unter Zugzwang. Die müssen jetzt ganz schnell alles nach vorne werfen. Deswegen jetzt auch Veljkovic hart bedrängt von Güngör. Erfolgreich. Dann Schäfer am Ball, der jetzt über die linke Seite geht, an der Broken Line, sich da durchsetzt gegen Larstedt zunächst. Jetzt wieder vorbei an Oxa und die Möglichkeit, aber dann ist er wieder zu nah am Tor. Und das Foul von Schäfer. Der Torwartschutz. Und der 8 Meter. Was war, also die Frage ist, ob das jetzt Torwartschutz war oder ob das als Foul gewertet Torwartschutz beim Torwart von Berlin wird, also als Teamfoul gewertet wird. Und das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. Wir haben leider ja keine Zeit hier gesehen. 3-2 am Ende für die Braunschweig-Berliner. Also nochmal ganz kurz zum Ende hier. Die Frage war zum Schluss Schäfers Einsatz gegen den gegnerischen Torhüter, sehr nah am gegnerischen Torhüter. War das jetzt Torwartschutz oder war das ein Foul? Es wurde nur Torwartschutz gepfiffen, deswegen gab es keinen 8 Meter und der Abwurf dann wurde dann unterbrochen gleich vom Schlusspfiff. Also es bleibt beim 3-2 Sieg von Braunschweig Berlin gegen Würzburg hier zum Start. Bis gleich, das nächste Spiel in FC Schalke 04 gegen den PSV Köln.